Vorwort. Privatdetektiv Patrick Reich ist einem Betrüger auf der Spur. Der Fall nimmt ein dramatisches Ende. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind Alice Weiß, Schulfreundin von Constanze und Opfer eines Betrügers. Edeltraud Huber, Lebensgefährtin von Paul Ehrlich. Ist sie das wirklich? Paul Ehrlich, ein Mann ohne Moral. Leo Fuchs, Berliner Kollege von Patrick Reich. Richard Tauber, Kriminalhauptkommissar, Freund von Patrick Reich. Patrick Reich, Privatdetektiv. Kommt er zu spät? Constanze Zeigen, Lebensgefährtin von Patrick Reich. Orte und Zeit der Handlung: Kassel und Bad Reichenhall, 10. Mai bis Ende Juni.